Werner Wanderer, willkommen zum Greifenklaue-Podcast. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Endlich mal wieder. Ja, wir wollen uns heute mit Beyond the Wall beschäftigen, unter anderem. Mhm. Mit Beyond the Wall und anderen Abenteuern. Genau. Ja, wir haben eine Proberunde hinter uns, die, denke ich, ganz amüsant war. Ja, war sie. Kommen wir erstmal zu den Rahmenbedingungen, was man denn für sein Geld erwirbt, wenn man 25 Euro an System Matters schickt. Man bekommt erstmal eine, wie ich finde, sehr schicke Mappe. Das Außendesign in grün, das Innendesign, ich finde alles sehr, sehr passig gehalten. Das stimmt. Also die dunkelgrün, ja, genau, Waldgrün. Die Originalgrafiken genommen und die noch um diverse lizenzfreie Sachen, zum Beispiel aus der altbritischen Library, da gibt es so Bücher, die nicht mehr unter Lizenz sind, ja, also Bilder von Büchern, die nicht mehr unter Lizenz sind, und das ist wirklich sehr schön geworden und im Inneren alles, alle Bilder in diesem grünen Schraffo gedruckt, das macht sehr viel her, auf jeden Fall, also vom Layout tipptopp. Genau, wir haben drei Bücher dabei, einmal das Regelwerk, ich hätte es gedacht, mit 44 Seiten. Ja, du kannst das Spielleiterhandbuch mit 48 Seiten. Die sind beide A4 und in etwa A5 haben wir das Zauberbuch, das auch nochmal 26 Seiten umfasst. Ja, ja, sie farblich abhebt. Sie farblich abhebt, in Rot, genau, und ganz praktischerweise dem Zauberer in die Hand gedrückt werden kann. Außerdem sind aber noch vier Abenteuer dabei. Das sind immer achtseitige lose Blätter, sag ich mal eher. Das sind keine Hefte. Und sechs vierseitige Charakter Pfade sozusagen, über die man die Charaktere erschaffen kann. Ja, speziell, ich hatte gleich von Anfang an mitgemacht, lag auch noch der Wunschbrunnen dabei, den die Spieler am Anfang des Abenteuers nutzen kann. Eine A3-Dorfkarte liegt noch dabei und Charakterbögen. Wie viele bin ich mir jetzt allerdings gar nicht sicher. Ich glaube, es waren mehrere, aber nicht mehr als fünf. Mhm. Da hatte ich aber schon ordentlich kopiert, von daher kann ich es auch so genau gar nicht mehr sagen. Ja, fangen wir kurz bei den Regeln an. Wir haben die im Prinzip klassische D&D-Regeln, an denen sich im Detail auch noch was geändert wurde, aber wir haben halt nur drei Charakterklassen, Kämpfer, Schurke und Magier, übrigens auch mit unterschiedlichen Erfahrungspunkten, mit denen sie aufsteigen, was interessanterweise zum Beispiel bei den Erfahrungspunkten aber sozusagen geändert wurde. Beim alten D&D hast du ja für jede gewonnene Goldmünze einen Erfahrungspunkt gekriegt. Das war auch wichtig, weil die Erfahrungspunktschwellen nämlich sehr hoch sind, die hier auch noch immer noch sehr hoch sind. Also der Dieb fängt als Beispiel mit 15 EP an, der Magier braucht sogar 2500 EP, um die zweite Stufe zu erreichen. Und wenn wir nachher bei dem Monster mal sind, dann gucken wir, was so ein Monster gibt. Das gibt halt auch nur 15, 20, vielleicht 50 EP. Das heißt, nur Monster besiegen oder überwinden kann nicht alles sein. Genau, also diese Regel jedenfalls gibt es bei Beyond the Wall nicht mehr, aber stattdessen, oder da wird halt für Story-Ziele kann oder soll man EP vergeben. Macht ja auch durchaus Sinn. Ja, die klassischen D&D-Regeln nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben also als einen Wert, den die Klasse ausmacht, den Grundangriffsbonus, wie gut ich mit etwas kämpfen kann. Wir haben die Rüstungsklasse, gegen die man würfelt und die beim alten D&D halt noch von 10 dann immer höher steigt und den Mindestwurf ausmacht. Wir haben einen Initiativewert, der auf dem W20 gerechnet wird. Das ist dann schon wieder etwas moderner. Ich meine, das war beim alten Classic D&D noch ein anderer Würfel. W6 oder W10? Ich muss überlegen. Ja, Prinzip ist auch egal. Jetzt ist halt der W20. Ja. Also gab also bei den Zweierregeln gab es ja schon den ETB 0. Das war ja schon ein W20-System, also ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Ja, ich habe einmal mit Olaf eine Runde Klassik D&D gespielt. Ich meine, es war der W6 oder W10, der da zur Initiative benutzt wurde. Ja, also da ist man jedenfalls schon beim modernen D20 geblieben. Ja, hat die fast klassischen Rettungswürfe, Gift, Odem, Verwandlung, Zauber und magische Gegenstände, die halt mit der Stufe ansteigen. Auch nicht von den Attributen beeinflusst werden. Hier, das ist dann wieder etwas anders. Ja, wir haben die klassischen 6 Attribute und im Prinzip haben wir nur die 3 Klassen Kämpfer, Schurke und Magier, wobei die schon beim alten D&D das so gedacht ist, dass halt ein Schurke kann halt der Dieb sein, kann aber genauso gut hier bei Beyond the Wall zum Beispiel der junge Waldläufer auch als Schurke gestaltet. Genau. Kann man halt unterschiedlich gestalten, wie es zum Beispiel auch bei Dungeon Slayers der Fall ist. Ja, vielleicht kann man noch kurz noch zu den D&D-Regeln erwähnen. Die Würfe, Rettungswürfe müssen ja immer überwürfelt werden, Attributswürfe unterwürfelt. Genau, das war ja auch immer eine häufige Kritik an der Sache, dass man mal über, mal unterwürfeln muss. Ja, insgesamt im Probespiel haben wir das klassisch benutzt. Wenn ich jetzt nochmal spielen würde, dazu gibt es hier im Spielleiter-Handbuch dann auch Hinweise, wie stelle ich das um auf das sozusagen aufs moderne D&D, dass ich halt die Attributwerte, den Bonus davon nur nehme. Das hat, also, weil die Attributwerte, man kann es klassisch auswürfeln, das ist eine Möglichkeit, aber die man wahrscheinlich eher selten nutzt, oder man nimmt halt so ein Charakterspielbuch zur Hand, zu dem kommen wir ja noch. Dadurch werden aber zumindest die Hauptattribute sehr hoch. Und wenn man dann halt da so eine 19 hat, dann ist halt ein Attributswurf, auch wenn man ihn erschwert, halt immer noch sehr wahrscheinlich, dass man ihn schafft. Da finde ich es halt schöner, wenn man dann halt mit DC 10, DC genau, es ist 15, ja. Dann hat man ein bisschen mehr. Genau. Ja, das würde ich wahrscheinlich nächstes Mal machen, genau. Vielleicht noch als letztes. Ja, Kämpfer fängen mit W10-Trefferwürfeln an und Schurken haben den W8, Magier den W6. Genau, früher hatten sie den W4. Genau. Wir hatten mit Maximalwerten gleich angefangen, ne? Oder hatten wir das ausgewürfelt? Das könnte ich dir so gar nicht sagen, ob es die Regel gibt, dass auf der ersten Stufe halt der volle Würfel benutzt wird. Ich glaube, das ist der Fall. Ja, achso, und es gibt noch wie ab seit D&D 3 kleine Zaubertricks, die der Magier auch immer sprechen kann. Und teilweise haben wir gemerkt, dass sie gar nicht so unmächtig sind. Das stimmt. Also für Zaubertricks, die immer wieder gewirkt werden können, waren die schon nicht schlecht. Also die Würfe erschweren für den Gegner beispielsweise, das war schon... Das aber genau. Vor allen Dingen ist mir das mit dem Tieren sprechen doch aufgefallen, dass das halt in einem Dorf, was von einem Wald umgeben ist, doch sehr, sehr nützlich sein kann. Gut, ja, also das war der Spielerteil. Vielleicht noch zu erwähnen, wir haben auch ein Kapitel zu Sachen, die man halt kaufen kann. Das sind aber wirklich nicht viele. Das sind quasi, ist auch egal, ob ich ein Langschwert, eine Streitaxt oder einen Langbogen habe. Der kostet, der macht immer einen W8 Schaden. Klammer auf, plus Stärke bei den Nahkampfwaffen. Die Hauptwährung sind Silbermünzen, nicht Goldmünzen. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Ja. Wir haben ein Kettenhemd, kostet schon 75 Silbermünzen. Kettenhemd und Brustplatte, die nächsthöhere Version, würde schon 800 Silbermünzen kosten. Also auch etwas, was man sich nach dem ersten Abenteuer noch nicht zwingend leisten kann. Ja, und die andere Seite, das sind eigentlich nicht mehr als 20 Eintragungen, wovon auch nochmal 7 oder 8 auf Vieh und Transport. Also zum Beispiel ein kleines Boot, Futter für eine Woche beim Pferd, ein Kriegspferd etc. Gelistet sind und man nur im Prinzip ein bisschen Krimskrams und Lichtquellen auf der Liste hat. Also keine riesige Liste, sondern man spielt ja Dörfler und wenn man jetzt einen Hammer braucht, dann geht man wahrscheinlich nochmal schnell ins Dorf zurück und besorgt sich den. Das hat man ja auch nicht zwingend dabei. Ja, es gibt auch durchaus noch eine Seite, Doppelseite für Gefolgsleute und Verbündete. Die Stelle gab es im Abenteuer auch, dass man halt sich überlegt hat, rufen wir die Dorfmiliz, was ja auch eine Option gewesen wäre. Ja, also da ging es mir persönlich auch nur darum, die Funktion einfach mal zu testen. Also das Thema Gefolgsleute. Ja, hättet ihr auch machen können. Auch. Ja. Das hätte Sinn gemacht. Kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt zum Beispiel noch ein Kapitel zu wahren Namen. Also Beyond the Wall ist doch deutlich mystischer gehalten in Sachen Magie. Etc. So, dass der wahre Name einer Kreatur Bedeutung hat. Und wenn man den wahren Namen eines Geistes hat, könnte man ihm was befehlen. Mhm. Etc. Ja, so haben wir halt noch ein paar Beispielzauber werden erklärt. Und achso, hier im Spielerteil sind schon die optionalen Regeln, wie man halt zum Beispiel die Rettungswürfe auf Zähigkeit, Reflex und Willen vereinfachen könnte. Oder wie man halt das Attributsystem auf immer Hochwürfeln umstellen könnte. Genau, wir sind noch gar nicht auf fantastische Völker eingegangen. Eigentlich Beyond the Wall erstmal nur für Menschen. Genau, hier wird aber kurz darauf eingegangen, wie das sich denn mit Nichtmenschen, mit Zwergen und so weiter verhält, wie man, was die für Vorteile hätten und so weiter. Mhm. Ja, gibt natürlich auch schon weitere für Beyond the Wall, wo es dann auch Playbooks für Zwerge und Elfen gibt, die mir vom ersten Angucken noch nicht so gut gefallen haben, weil die Vernetzung da nicht so stark ist mit den anderen Dörflern, zumindest auf den ersten Blick. Ja, okay. Da, auch dazu kommen wir, denke ich, während des Spieltests. Achso, als Beispiel wird dann hier auch der elfische Adlige als Charakterklasse eingeführt. Ja, und im Spielerhandbuch, da wird eigentlich quasi besteht 80% aus den verschiedenen Monstern. Damit lassen sich natürlich viele Abenteuer generieren. Wir haben noch ein paar Seiten mit magischen Schätzen und Artefakten. Insgesamt so alles ein bisschen. Ja, es ist also nicht so High Fantasy, sondern alles ein bisschen hintergründiger. Genau, als zwei Hintergrundwelten wird ja zum Beispiel, die das inspiriert haben, einmal die Chroniken von Prydain genannt, auch als Taran Zauberkessel bekannt. Gibt es auch eine Systematas Spezialfolge zu. Und dann noch die Chroniken von Erdsee. Mhm. Die ja, konnte ich damals gar nicht so viel mit anfangen, aber ja, soweit. Auf jeden Fall schön, dass das mal so ein bisschen gesetztere Fantasy ist. Da kann ich persönlich mittlerweile mehr mit anfangen. Jawohl. Gut, dann gucken wir mal, was wir. Gucken wir erstmal generell, wie ein Abenteuer aufgebaut ist, vielleicht. Ja. Genau, da haben wir ja insgesamt 8 Seiten. Da steht jetzt nicht drin, was da konkret passiert, sondern das, die besteht erstmal aus ganz vielen Zufallstabellen. So, ich nehme nochmal das zweite Abenteuer hier. So, die erste Seite ist halt eine kleine Umschreibung, was da so gedacht ist. Also, was ist hier? Wir haben hier die Trollsager von Stefan Droste zum Beispiel. Die habe ich schon mal komplett gelesen und ein bisschen dran gearbeitet. Und der geheime Kult, das ist noch aus dem Original, was wir auch dann gespielt haben. Ja. Erstmal sehr nützlich. Wir haben dann noch jeweils 1W20 Frauen und 1W20 Männernamen, weil natürlich die sowohl die Spieler erfinden neue NSCs als auch der Spielleiter braucht natürlich ab und zu welche und dann schnell einen passenden Namen zur Hand. Und einer der Spieler hat es ja gewagt, seinen Charakter am liebsten Alrik nennen zu wollen. Ich gucke ihn nicht an. Ich finde, das hat durchaus einen Mehrwert, halt sich an die Namen zu halten, weil die alle so eine gewisse Stimmung einbringen. Das wusste ich ja nicht. Ja, dir sei verziehen. Ja, wer zum Beispiel Last Kingdom gesehen hat oder auch das Hörbuch zu Letzte Königreich hört, da kommen einem auch viele Namen wieder bekannt vor vom Geheimkult. Das sind also die altenglischen Namen, während die Trollsager sich halt der wikingischen, skandinavischen Namen bedient. Mhm. Ja, es sind auch 1W6 Dorfnamen dabei. Genau, ich habe es ausgewürfelt. Oxley ist bei uns geworden. Das ist dann im Prinzip die erste Seite. Robin von Oxley. Genau, dann haben wir auf der zweiten Seite immer 2W8-Tabellen, die dann vom Spielleiter selbst auszufüllen sind. Also bei der Trollsaga zum Beispiel ist das die erste Tabelle, wer kann den Charakteren etwas vom Troll erzählen? Und die zweite, was ist die Schwachstelle des Trolls? Das sind W8-Tabellen, die noch komplett offen sind, beziehungsweise bei 8 ist schon ein Ergebnis eingetragen, nämlich zum Beispiel, wer kann den Charakteren von einem Troll erzählen? Niemand. Aber stattdessen gibt es halt ein örtliches Gerücht, was sie vielleicht kennen oder was sie kennen. Genau, während der Hintergrund beim ruchlosen Kult, da haben wir eine W8-Tabelle, wer oder was hat die Charaktere verraten? Bei 8 haben wir auch nichts und niemand. Und die andere Tabelle ist, was braucht der Kult verzweifelt? Das habe ich also, während ihr fleißig euch Sachen mit den Charakteren generiert habt, habe ich da sozusagen mal Sachen genommen und dann da eingetragen. Ja, und dann haben wir sozusagen Ereignisse während des Spiels, die jetzt bei der Trollsage, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hat, die fängt sozusagen, die ist so ein bisschen linearer, die kann man halt nach und nach abarbeiten. Also zum Beispiel geht es hier los, der erste Ort ist ein Hügelgrab, welche Herausforderungen sich dort stellt. Der zweite Ort ist eine überflutete Zwergenhöhle und da kann man dann würfeln, ob der Zwerg einem helfen kann oder womit er einem helfen kann. Mhm. Ja, und dann, wenn man zum Damm kommt, sind hier weitere Würfeltabellen. Genau, das ist also hintereinander abzuarbeiten, das greift halt nicht ineinander, deswegen hat mir das nicht ganz so gut gefallen, ist aber vielleicht für den Anfang gar nicht schlecht. Beim Kult ist das halt so, da haben wir, was weiß ich, man würfelt aus, was ist der wahre Ziel des Kultes, wer ist der Führer des Kultes, was kann die Charaktere von der Fährte abbringen, denn im Dungeon gibt es auch nochmal 3 Würfeltabellen, wir gehen nochmal konkret auf die erwürfelten Ergebnisse ein, wie wir das dann ausgestaltet haben. Ja. Genau, das greift aber schon alles so ein bisschen ineinander, fand ich sehr cool. Und der letzte Abschnitt mit Würfeltabellen ist dann immer, die Straße gleitet fort und fort. Das ist sozusagen, welche Ansätze des Abenteuers können sozusagen weiterführende Hooks enthalten. Oder auch, was für einen Schatz findet man dort. Mhm. Ja, und dann kommt, also eine Würfeltabelle kommt noch, die ganz wichtig ist, nämlich die kürzlichen Ereignisse. Das ist denn, wenn ihr sozusagen, als ihr fertig gewesen seid, und bevor das Abenteuer denn losgeht, direkt davor, kommt dann quasi der Abschnitt, was bisher geschah. Da gibt es dann das eine W12-Tabelle. Und noch ganz interessant, wenn man Ereignisse doppelt würfelt, dann kann man halt quasi Bonus-Ereignisse, sage ich mal, freischalten. Also statt einer zweiten 8 würde man den Text des ersten Bonus-Ereignisses vorlesen. Kommt, käme dann nochmal eine 8. Gibt es hier wieder einen weiteren alternativen Text. Okay. Ja, das können dann halt Hinweise sein oder erste Merkwürdigkeiten. Dann kannst du dir schon denken, beim Trollabenteuer zum Beispiel, das Ereignisse, die passierten, während das Wasser stieg, während beim Kult, genau, hätte zum Beispiel, dass die Ernte in kränklichem Grün blüht, die Bauern verwirrt und verängstigt sind und der Charakter, der es ausgewürfelt hat, hatte dann die Chance, noch einige Blüten zu reinigen und eine Heilsalbe herzustellen. Mhm, hatten wir, glaube ich, auch gehabt. Genau, das war das, was ihr unter anderem gehabt hattet. Ja, und dann gibt es einen Abschnitt mit vorgeschlagenen Monstern, weil die stehen ja durchaus nicht fest. Also beim Kult zum Beispiel sind das die eigentlichen Kultisten, dann die Streiter des Kultes oder ein Kultmagier. Wilde Tiere, falls halt, kannst du häufig auswürfen, dass halt ein wildes Tier den Dungeon bewacht oder so oder vom Dämon besessen ist. Oder noch diverse übernatürliche Feinde, wie Skelette oder Gargoyle und dennoch Dämonen. Ja, genau, das ist quasi, das steht auf den 8 Seiten. Dann gucken wir uns mal so ein Playbook an als erstes, würde ich sagen. Ja. Fangen wir mal beim Hexenschüler an. Der startet mit Intelligenz und Weisheit bei 10. Die anderen Attribute haben den Wert 8. Das ist, glaube ich, bei Schurken ähnlich. Ähnlich, genau. Da sind es die Werte Geschicklichkeit und Weisheit, die auf 10, die bei 10 starten und der Rest dann entsprechend auch bei 8. Ja. Genau. Und dann gibt es quasi 3 Tabellen, die auch bei allen so gleich sind. Nämlich die erste W12-Tabelle, wie war deine Kindheit? Die zweite, wo wodurch hast du dich als Kind ausgezeichnet? Und die dritte, die anderen Spielercharaktere waren deine besten Freunde. Mit wem hast du in deiner Jugend noch Freundschaft geschlossen? Und in jedem Schritt, nehmen wir mal bei ganz konkret was hier ausgewürfelt, Devonas Eltern haben in einer, auf einer kleinen Farm versteckt im Wald gelebt. Das wäre das Würfelergebnis 4. Deine Familie bewirtschaftete eine kleine Farm außerhalb des Dorfes. Also gleich schon ein bisschen ausgeschmückt mit dem, was ich aufgeschrieben habe. Plus 2 Konsti, plus 1 Weisheit, plus 1 Charisma und die Fertigkeit Ackerbau. Genau. Was geht dann immer so weiter? Genau, dann kann man sich auch schon denken, dass es hier erste Anknüpfungspunkte gibt. Genau, und dann wird es halt individualisiert. Bei der Hexenschülerin ist das jetzt, die Hexe hat dich als ihren Schüler, die Hexe wählte dich als ihren Schüler und du hast die Ausbildung begonnen. Du bist ein Magier der ersten Stufe, du hältst die Klassenfertigkeit Magie spüren und zaubern, Fertigkeit Kräuterkunde, den Zaubertrick verwünschen. Die folgende Tabelle wird dir sagen, welche anderen Zauber du kennst. Und dann kommt quasi die Zeit des Schülers, da hatten wir, was brachte die Hexe dazu, gerade dich zu wählen? Worüber hat die Hexe Macht? Muss ich mal kurz gucken, ob ich das jeweils noch rauskriege, was das Würfelergebnis war. Ja, hier genau zum Beispiel, du hast dich immer um die Kranken des Dorfes gekümmert. Das gibt den Konsti-Bonus und die Fertigkeit Kräuterkunde. Mhm. Genau, worüber hat die Hexe Macht? Über Tiere. Sie lehrte dich folgende Tricks. Den Zaubertrick Tiere verstehen, den Zauberspruch Schwarm herbeirufen, das Ritual Vertraute binden. Genau, und dann als letztes, die Hexe war hart zu dir, wie hast du dich ihr letztlich bewiesen? Der Spieler zu deiner Rechten war dabei, als es passierte. Genau, das gibt es in dieser Tabelle auch bei jedem, dass der ein weiterer Spieler immer dabei war und er erhält dann auch noch einen Bonus. Ganz nettes Gimmick, sodass immer zwei ein Ereignis beisammen haben. Wir haben ja zu dritt gespielt und jedes der Paarungen hatte dann ein gemeinsames Ereignis. Genau. Ja, und dann haben wir noch bei dem hier speziell, wo ist die Hexe jetzt? Ja, und dann gibt es da, hatten wir zum Beispiel in unserem Abenteuer beim Hexenschüler, der hat ausgewählt, sie verschwand eines Tages, ihr Aufenthaltsort ist selbst für dich ein Mysterium. Genau, das gibt plus 2 Weisheit und die Hexenhütte. Achso, und ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt ganz nebenbei noch vergessen habe, dass man zweimal einen Ort und zweimal eine Person auf der Ortskarte platzieren kann. Das muss kein Ort oder keine Person sein, die direkt bei diesem Ereignis ausgewürfelt wurde, sondern kann auch frei erfunden, also frei ausgedacht sein. Klammer auf, natürlich sinnig irgendwie im Kontext des Dorfes. Und die wird dann auf der Ortskarte eingetragen. Ich hatte als kleines Gimmick, hatte jemand im Tannelorn was verlinkt. Das waren so kleine Häuserchen. Zum Ausschneiden, ja. Zum Ausschneiden, genau. Ich habe die in der passenden Größe ausgedruckt und genau, die Karte, die ist natürlich auch verlinkt, wie die denn aussah. Mhm. Hat auch viel Spaß gemacht, mit der Karte zu arbeiten, fand ich. Weil immer auch während des Abenteuers noch Sachen dazu kamen, die sich dann halt einfach ergaben. Ja, wie sieht das denn die Karriere des Waldläufers aus? Vielleicht kannst du auch mal kurz die Tabellen vorstellen, also was ja, du gefragt wird und was du denn da ausgewürfelt hast. Genau. Die ersten drei Tabellen sind ja jeweils identisch wie die Kindheit, also zumindest die Ergebnisse sind dann ja. Identisch. Genau, und jetzt kann man übrigens nochmal ganz kurz eingerufen, dann kann man ja sagen, das ist ja voll blöd, weil jetzt sind deine Eltern Fischer und meine Eltern sind Fischer, aber man kann auch sagen, hey, cool, bei Fischer würde es dann noch locker gehen, aber deinen Eltern gehört die Taverne und meine Eltern gehört die Taverne, das ist ja voll blöd, das geht ja gar nicht. Na, natürlich geht das, wenn die beiden miteinander verwandt sind und so definierten sich halt auch sofort Beziehungen. Das ist halt auch noch ein cooler, eigentlich ganz cool. Richtig. So, mein Waldläufer hatte gewürfelt, also sprich, welchen Beruf meine Eltern hatten, die erste Tabelle. Ich hatte eine 8 dort gewürfelt. Du hast am Webstuhl gearbeitet und wie die Nornen die Fäden gesponnen und geschnitten. Ja, also lag es dann natürlich nahe, dass eins meiner Elternteile die örtliche Weberei, Schrägstrich Spinnerei gehörte und als einziges Kind... Gehört es schon die richtige Zeit vor? Ja, wie immer schlug das Schicksal wieder grausam zu bei meinen Charakteren, aber die sage also nahe, dass die Eltern, also die das bewirtschaftet und ich als einziges Kind, obwohl kein Mädchen bin, das Geschäft übernehmen sollte und entsprechend ausgebildet wurde. So, dann, wodurch hast du dich als Kind ausgezeichnet? Genau, das hatten wir lustigerweise alle gewürfelt. Wir hatten jeweils alle eine 7. Mit dem Ergebnis, du hast immer die Probleme anderer gelöst und deine eigenen nie erwähnt. Ja, also ihr das wart. Das hat ein wunderbares Abenteurer-Ergebnis. Ihr wart die Problemloser des Dorfes. Genau, die Seelsorge. So, und dann die anderen Spielcharaktere waren deine besten Freunde. Mit wem hast du noch Freundschaft geschlossen? Da hatten wir zweimal das Ergebnis, dass die Fischer uns gern hatten. Und darum, ich hatte das auch gewürfelt und mit ihnen Geschichten ausgetauscht. Das gab, also ich muss noch sagen, dass die Würfelergebnisse haben bei mir optimal gepasst, weil sich tatsächlich am häufigsten bei mir die Geschicklichkeit und die Weisheit gesteigert hat. Ja. Das hat also tatsächlich komplett gut gepasst. Jeweils die Würfel, beziehungsweise die Attributsteigerung jetzt aus den genannten Punkten. Genau, ab jetzt kommen auch die individuellen Tabellen. Da genau. Ist das natürlich auch ein bisschen forciert, dass es die richtigen, Attribute trifft. Genau. Das muss nicht so sein. Also meine, die ich hier ausgewählt habe, hat zum Beispiel Weisheit und Intelligenz 13 gehabt. Die Hexe, die wir dann ausgewürfelt haben, die Hexenschülerin, oder der Schüler hatte dann auch Weisheit 19. Also genau. Es unterscheidet sich schon stark, aber meine Hexe hat zum Beispiel einen Konsti von 14, was natürlich auch nicht schlecht ist. Das ist richtig. Gerade für die Wildnis ist das schon nicht verkehrt. Ja, weil sie treffen gut läuft. Richtig. Genau, so, und dann fängt es ja an, individuell zu werden. Als Einleitungstext steht dann hier, du hast den Ruf der Wälder verspürt und verbringst nun die meiste Zeit außerhalb des Dorfes. Du erhältst die Klassenfähigkeiten Glückskind und Hochbegabt. Das heißt, es gibt ja auch sogenannte Schicksalspunkte, die kann man immer einsetzen, um sich einen kleinen Bonus zu verschaffen. Davon hat der Schurke anstatt der standardmäßigen 3 dann 5. Und hochbegabt heißt, er kann mehr Fertigkeiten haben als alle anderen Charaktere, also sprich der Monkey-Skill, wie man ihn so kennt. Nee, Skill-Monkey, umgekehrt. Ja, völlig richtig. Genau, die werden da auch mit ausgewürfelt, also genau, die erhält er dann sozusagen automatisch mit. Genau. Ja, genau, beim Charakterauswürfeln wird das mit eingerechnet, richtig. So, und dann ist gleich der erste Punkt, was hast du in der Wildnis gelernt? Da habe ich mich dann als großer Fallensteller entpuppt, habe eine 6 gewürfelt. Das bedeutet dann auch gleich plus 3 auf Weisheit und die Fertigkeit Fallenstellen. Genau. In der nächsten Tabelle. Dann nochmal kurz einzuhören. Ja. Ich glaube, deswegen hattest du auch, du hast die Orte Weberei und Kirschner, glaube ich, genommen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, also als... Stimmt, als erste Person Kirschner, genau, und später, da komme ich dann nochmal zu, die zweite Person. Nee, als Person, ich meine jetzt als Orte war es. Den Kirschner gab es als Ort und die Weberei gab es als Ort. Achso, okay, das kann dann von dir. Die Weberei auf jeden Fall. Person hat es, glaube ich, den Fischer Wolfgang, kann das sein? Oder war es die Kräuterfrau Devona? Nee, Kräuterfrau war, glaube ich. Oder den Schmied Eidan. Ich glaube, ich war. Eine von den dreien. Ich glaube, ich war der Fischer. Und noch der Aussätzige dann später. Ja, und dann der Aussätzige, genau. Der wurde von mir gleich als Abenteuer aufgenommen. Ja, toll, das war super. Also schon gleich vor die ersten Probleme gestellt, aber nicht erzählt zu konnten, was er meinte. So, dann die nächste Tabelle. Was ist dein geheimes Talent? Da hatte ich auch wieder eine 6 gewürfelt, was in dem Fall bedeutet, du machst die besten Eintöpfe. Und auch das gab nochmal plus 2 dann auf Geschicklichkeit und Fertigkeit Kochen. Im Wald auch immer wieder gut zu gebrauchen. Ja, Ackerbau und Kochen, das ist sehr ideal. Ja. Aber die meisten Fertigkeiten sind tatsächlich immer ganz gut zu gebrauchen. Fertigkeit Brauen gibt es übrigens auch noch. Das ist richtig. Gute Kombination. Nur ich sage mal so, dass du machst die besten Eintöpfe, wie gesagt, gab plus 2 auf Geschicklichkeit, also nochmal auf mein Primärattribut. Ja, also von da an. Und alle anderen halt nicht. Also das war schon ganz gut gewürfelt, trotz alledessen. So, und dann die nächste Tabelle. Wie machst du dich im Dorf nützlich? Der Spieler zu deiner Rechten hilft dir dabei. Das ist im Prinzip jetzt wieder quasi dasselbe wie bei den anderen. Also vom Ergebnis her, dass immer der Rechte dann mit dabei gewesen ist bei dem Ereignis. Und da hatte ich gewürfelt, du bringst empfindliche Kräuter zum Heiler und hilfst ihm bei der Arbeit. Und da hat man dann wieder die... Genau, es hat, glaube ich, auch gepasst, dass der dir hilft, der Hexenschüler war. Oder? Genau, ja, richtig. Genau. Und daher und hat das Kräuterfrau dann auch die Hexe war. Genau, nämlich besagte Dämoner. Die dann nämlich irgendwann wieder auftauchte, beziehungsweise befreit wurde und dann von einem der Spieler übernommen werden konnte. Genau. Ja, genau. Das ist sozusagen die etwas über die Hälfte. Dann haben wir quasi noch Anweisungen, wie man den Charakterbogen ausfüllt. Recht detailgenau. Und auf der Rückseite eine Regelübersicht, auch mit den Spezialregeln. Genau. Die Rettungswürfe für alle 10 Stufen, wie Erfahrungspunkte man braucht. Die Modifikatoren bei den Attributswerten und so weiter. Und was die Schicksalspunkte können. Genau, darauf sind wir noch nicht eingegangen. Das ist natürlich auch noch eine ganz wichtige Regel, weil das klassische D&D ja quasi sehr tödlich ist. Man hat keinen Trefferpunkt mehr, zack, tot. Genau, und das ist bei Beyond the Wall dadurch abgemildert, dass es halt Schicksalspunkte gibt. Ich finde das etwas unglücklich, dass sozusagen es kostet einen Punkt, den Tod zu betrügen. Das heißt, wenn man dabei ist zu sterben... Dann bist du automatisch stabilisiert. Ja, ich habe es etwas falsch gemacht. Dann müsste es nämlich auch die Regel geben, dass du unter Null kommen kannst. Ja, du kannst unter Null kommen, bist aber genauso tot. Nee, ich habe es insofern, ich habe den ja ausgegeben, um den Schlag zu vermeiden. Ja. Ja, okay, da, das habe ich denn in der Tat. Ja, das hast du ja mit voller Absicht gemacht. Beim ersten Mal mit voller Absicht, ja, aber beim zweiten Mal, siehst du, ich habe das, okay. Anders aufgegriffen, als es hier steht, wo ich es gerade sehe. Genau, die zweite Chance ist, man kann beliebige Würfel wiederholen, das ist natürlich auch ganz nett. Oder einem Freund helfen. Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Man kann eigentlich nur helfen, wenn man die passende Fertigkeit besitzt. Also wenn man das Feld umdreht, kannst du nur helfen, wenn du die Fertigkeit Ackerbau hast. Ja, deswegen habe ich ja auch den Namen Alrik eigentlich schon ganz gut gewählt. Ja, korrekt. Ja, das kannst du hier bei Beyond the Wall nicht. Den +2-Bonus gibt es nur, wenn du die passende Fertigkeit hast. Oder du gibst halt auch einen der Schicksalspunkte aus. Genau. Ja, jedenfalls ist den Tod betrügen sozusagen etwas wertiger als einem Freund helfen. Ja, also ich hätte es auch besser gefunden, wenn es, also drei Punkte, die jetzt sind ja hier genannt. Wie gesagt, die anfänglichen Punkte sind ja drei. Ich weiß nicht, ob man die noch steigern kann im Laufe des... Gibt es jedes Mal neu halt. Achso, okay. Also es wäre vielleicht schon sinnig, wenn es ein oder zwei Fertigkeiten mehr gibt, wo man dann sagen kann, da kann man dann zwei Punkte investieren, um halt was Größeres zu vollbringen. Mir zum Beispiel den Tod von der Schippe springen. Größeres als den Tod betrügen. Ja, da hätte ich zum Beispiel auch passender gefunden, wenn man da zwei Punkte für ausgeben müsste. Ja. Genau. Wobei, wenn man den drei Punkte hat, kann man es natürlich auch nur einmal machen. Das ist richtig. Okay. Macht es ja wieder spannend. Gut. Okay, also das zum Hexenschüler und zum Waldlerer. Ja, dann kommen wir einmal dazu, was ich denn im Vorfeld ausgewählt habe. Da haben wir das Ziel des Kultes. Will eine gewaltige und schreckliche Beschwörung durchführen, um einen uralten Geist des Chaos in die Welt zu rufen. Zumindest einer hat die Beschwörungsformel erhalten, benötigt aber die gesamte Beteiligung des Kultes, um eine verstörende Zutat, wie zum Beispiel Menschenopfer, zu sammeln. Dann haben wir als Anführer des Kultes einen Geist des Chaos, Klammer auf körperlos. Der körperlose Geist will sich in seine physische Form in voller Macht beschwören. So, was treibt die SC zum Angreifen? Sie geraten in ein heimliches Treffen niederer Kultisten. Genau, das ist, glaube ich, das eine. Ja, das wollte ich einbauen, hat aber nicht ganz geklappt. Oder ihr seid auf das, was ich, auf meine andere Fährte zu schnell angesprungen. Dann, was könnte die SC von der Fährte abbringen? Viehdiebstahl von den Dörflern aus Herbury. Ja, da sind wir gar nicht groß drauf eingegangen. Ja, die wurden kurz erwähnt. Aber ich habe das dann schon geklärt, dass das mit eurem Sache das nicht so viel zu tun hatte. Beziehungsweise ihr seid an der anderen Spur dran geblieben. Wer bewacht den Dungeon? Er ist nicht bewacht, aber versteckt. Vielleicht unter einem Haus oder in einer Höhle im Wald. Oder vielleicht auch und. Welche Herausforderungen warten im Dungeon? Organisierte Krieger patrouillieren im Dungeon. Klammer auf, Söldner des Kultes. Oder Söldner der Kultisten, so. Welche ist die letzte Herausforderung? Der Raum selbst, zum Beispiel eine Falle. Was finden die SC im Versteck? Relativ unspektakulär, nämlich 5 W10 Goldmünzen. Ja, kam auch vor. Mhm. Und welchen Hinweis gibt es? Im Allerheiligsten des Kultes ist eine verfluchte Landschaft voller Ruinen zu sehen. Genau, ein Bild davon, beziehungsweise ich habe es einen Spiegel gemacht. Ein Tor, ein Portal, genau. Das habe ich hier nicht mit aufgeschrieben. Also Portal steht auch im Original, genau. Da habe ich dann einen Spiegel genommen. Das war das, was ich vorab ausgewürfelt habe. Und da hatte ich mir schon folgende Gedanken zugemacht. Dass ich also einen Geist habe, der auch schon jemanden in Besitz genommen hat und jetzt halt vorhat, genau, achso, genau, das konkrete Ergebnis bei Anführer des Kultes war nämlich auch Geisteschaos, Klammer auf, körperlos. Genau, da habe ich mir dann gleich überlegt, okay, dann war es vorher ein körperloser Geist, der jetzt aber in seine physische Form, sozusagen in seine dämonische Form wechseln will. Ja. So, genau, das war schon mein erste quasi Festlegung oder Überlegung, die ich vorab getroffen habe, die sich aus den Ergebnissen nicht quasi hundertprozentig ergab, aber die man so gut schlussfolgern konnte, sage ich mal. Ja, und bei den Söldnern habe ich das so geregelt, dass im Abenteuerbuch gibt es die Empfehlung, sozusagen beim Streiter des Kultes, dass man davon eigentlich immer nur einen Streiter nehmen soll insgesamt, weil die schon ziemlich hart sind. Dadurch, dass es aber keine anderen Wächter gab, weder am Eingang noch am finalen Ausgang, also im finalen Raum, dachte ich, okay, dann nehmen wir einfach ein paar mehr Streiter, weil das halt wiederum zu den Söldnern des Kultes, die das patrouillieren, ganz gut passt. Ja, dann war ja die Charaktererschaffung und da haben wir Oxley quasi ausgestaltet, also wir haben im Verlaufe dessen wurde Harbury schon erwähnt und haben wir festgelegt, dass das im Norden liegt. Nee, das war, glaube ich, dann im Abenteuer selber, dass das erwähnt wurde. Stimmt, da habe ich das mit aufgeschrieben. Also wir haben jedenfalls diverse Orte erhalten. Die Stallung, einen Marktplatz, Händler, die Hexenhütte, die Weberei, den Kirschner. Und es gab einen Tempel des Osric, der vom Priester Osred betreut wurde. Ja. Genau, und ja, aus den gewürfelten Hintergründen ergab sich dann zum Beispiel unter anderem, dass das Dorf von Nordmännern angegriffen wurde. Unser Ritter war einer der ersten, die dagegen aufstanden. Genau, das hat er ja ausgewürfelt, ja. Und was noch? Achso, genau, und es gibt noch eine Mechanik, die wir noch nicht erwähnt haben. Man kann einmal sich was aussuchen bei den Bögen. Ja, stimmt. Genau, und der möchte gern Ritter hatte folgendes erwürfelt. Er fing Du bist ein Weise, dein Leben ist hart für dich an und suchte dich auf der letzten Tabelle denn aus. Du wirst dein eigenes Reich erobern und das bringt ihm wiederum einen adligen Namen. Das war natürlich erstmal gar nicht so. Okay. Und wir haben dann halt den Grafen Edward von Lumpenfeld eingeführt, der verarmt war und im Dorf Oxley quasi seine Burg, ich habe sie von den Häkchen geschrieben, hat. Das ist eigentlich mehr, eigentlich ein alter Wachturm an der Ox, der sozusagen weiter nach den Wikingern oder Barbaren Ausschau hält, wo auch die örtliche Dorfmiliz ist in diesem Turm. Drumherum sind halt quasi ein Stall und ein Gebäude, wo dann halt der alte Graf drin haust und da er keinen Nachfolger hat. Und der Graf derjenige war, der den Anführer der Nordmänner erschlagen hat, hat er zu Ehren den Tempel des Osric gegründet zum einen und zum anderen hat er halt da einen Nachfolger suchte und sich dieser Möchtegern-Ritter so sehr hervorgetan hat, ihn zu seinem Erben gemacht, ihn adoptiert sozusagen. Genau, das war schon eigentlich eine ganz runde Story. Da hatten wir dann schon drin, oder das eine Sache ist mir noch später eingefallen, nämlich mit, aha, okay, er ist halt verarmt vielleicht dadurch, dass er den Tempel gegründet hat. Das würde natürlich auch wieder gut passen, weil das natürlich viel Geld kostet. Ja. Zum anderen hatten wir dann die Ox durch das Dorf fließen, mit einer Brücke drüber. Aber auch erst später. Das war dann erst später. Du wolltest das Dorf ja eigentlich am Meer ansiedeln. Ja, genau. Das Problem war, genau, ich habe dann überlegt, im Meer, aber nördlich haben wir schon festgelegt, dass Harberys eigentlich hätte nur bei den Nordmännern und auf der anderen Seite, wo es noch gepasst hätte, war halt auch kein Platz mehr. Da dachte ich, okay, dann machen wir einfach einen Fluss, der 20 Kilometer vom Meer entfernt ist. Deswegen, genau, gab es dann die Ox mit einer Brücke drüber. wo man dann zum Tempel des Osric gelangt, ja, wo der damalige Herrführer erschlagen wurde. Genau. So, bevor wir jetzt detailliert darauf eingehen, kommen wir nochmal auf die beiden Tabellen, die ich dann ausgefüllt habe. Also, wir haben, wer oder was hat die Charaktere verraten? Da habe ich dann 7 Namen eingetragen, von der Aussätzige wird dann verschiedene der SC und NSC, oder zum Beispiel auch Devona, die verschobene Hexe, war dabei. Ausgewürfelt. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Wäre vieles cool gewesen, ja. Ausgewürfelt habe ich Sandrick, das war der Lehrling, der zweite Lehrling der Hexe, genau, der Hexenmeister. Der Hexenschüler hatte sich quasi noch einen zweiten Schüler als Person dazugenommen und das war Sandrick, der zweite Schüler der Hexe. Ja, der war immer neidisch auf ihn und so weiter. Das hat also gut gepasst. Und dann haben wir noch, was braucht der Kult verzweifelt? Und dann habe ich halt so verschiedene Sachen aufgeschrieben, unter anderem den Rubin, den dein Charakter gefunden hat. Genau. Oder nur als Stichwort Tempel, da habe ich mir jetzt noch nicht genau überlegt, was aus dem Tempel. Oder von der Hexe oder vom Grafen oder halt etwas vom Trainingspartner. Denn einer hat ausgewürfelt, dass er seinen Trainingspartner erschlagen hat. Ja, in Stärke 19 kann das mal passieren. Richtig. Genau, das war dann unser Möchtegern-Ritter, der leider seinen Trainingspartner schlug. Ja, und dann habe ich da folgende Story draus gemacht, dass nämlich die Kette von seiner Mutter hat der Trainingspartner, also der Mutter des Trainingspartners so. Und das ist die Hexe, das weiß natürlich keiner, weil die Hexe ja vielleicht in anderen Gestalten auftritt oder wie auch immer. Jedenfalls, er ist ja als Weise groß geworden. Das hat doch selbst gepasst. Ja, also Tiermann ist als Weise groß geworden, ja, wie der Trainingspartner, der ist natürlich nicht zwingend als Weise groß geworden, aber womöglich das, oder halt bei seinem Vater groß geworden, oder als, wie auch immer. Jedenfalls, der hatte diese Kette vor einiger Zeit von seiner Mutter bekommen, bevor er von Tiermann erschlagen wurde. Genau, und Sandrick konnte dem Kult also davon berichten, dass die Hexe im Besitz einer Kette ist, die sozusagen für das Ritual nützlich wäre, den Dämon wieder in seine ursprüngliche Gestalt zu setzen. Ja, und so hatten wir dann im Prinzip zusammengesetzt, in kurzen Worten, dass wir hatten vor ungefähr 6-7 Jahren einen Kampf mit den Nordmännern. Der Anführer der Nordmänner war da schon von einem Geist oder Dämon besessen und wollte eigentlich in die Elbengewölbe unter die Weberei, wo ein Kultplatz sich befand, der zwischenzeitlich für die potenziellen Gerbereiabfälle der Weberei benutzt wurde, oder wie auch immer für Abfälle dort benutzt wurde. Und auch vom eigentlichen Keller halt ein bisschen versperrt war und von der anderen Seite gab es einen Zugang durch die Höhle, die aber auch verbarrikadiert war. War halt nicht mehr so bekannt. Jedenfalls kam es nicht dazu, dass die Nordmänner die Weberei erreichten, sondern der Graf erschlug den Anführer vorher. Der Rest zerstreute sich. Auf dem Grab des Anführers wurde der Tempel gebaut. Und genau, vorher hatten die Nordmänner noch etwas vergraben, nämlich den roten Rubin, den du wiederum gefunden hast. Das hat nicht wiederum mit der Battle Map so schön gepasst. Und wir haben dann mindestens 3 der Wikinger, die quasi die Höhle auch gefunden haben und dort reingeschlichen sind und dort aber selber in die Falle mit dem Spiegel getappt sind und in eine fremde Welt übergetreten sind. Genau. Ja, wie viele das waren, blieb soweit erstmal offen. Ja, und der, während der Geist dann natürlich wieder frei umherwandelte, unter anderem Sandrick versprach, große Macht versprach, große Macht, als er sie von Hexe erhalten konnte, und da ja eh so ein Rivalenverhältnis festgelegt war, hatte das gut gepasst. zwischen den beiden Schülern, dass er halt auch sehr ehrgeizig ist. Auch andere Leute, wie was weiß ich, die Schankmarkt, der wurde versprochen, dass ihr bald die Taverne gehört oder den Bauernknecht, dass ihm bald ein eigener Hof gehört und so weiter. Halt solche Leute gehörten in dem Kult an, um zu mehr Macht zu gelangen. Furchtbar anfällig dafür. Richtig. Ja, der Einzige, der nicht dafür anfällig war, das war dann der erste Aufhänger, war der Aussätzige. Den hast du, glaube ich, als letztes mit dazu genommen. Ja. Genau, und den dachte ich, führe ich doch gleich mal auf dem Marktplatz mit ein, um euch sozusagen ins Abenteuer zu locken. Was dann auch ziemlich gut geklappt hatte. Was allerdings vorher noch ablief, war noch ein bisschen Zettelwirtschaft. Das war jetzt nicht unbedingt von dort als Technik empfohlen. Aber wir hatten noch ein ganz interessantes Würfelergebnis, nämlich das mit dem getöteten Trainingspartner. Und da haben wir noch ein bisschen rauskristallisiert, warum denn eigentlich. Und ja, ich habe dann halt so zwei, drei Fragen auf den Zettel geschrieben und den beiden gereicht. Und hat sich dann quasi herauskristallisiert, dass die Jugendliebe des einen, die hat er als Lünner, die liebliche Lünner eingeführt. Na gut, er hat sie Lünner genannt, ich habe sie zur lieblichen Lünner gemacht. Und jedenfalls hat der Rodger, der dann erschlagen wurde, hat sie verführt und vielleicht auch etwas gegen ihren Willen unternommen. Das allerdings, ist an mir völlig vorbei. Ja, das war dann der Zetteltausch hin und her. Allerdings ist halt die Frage gewesen, ob das wirklich so passiert ist oder ob der Hexenschüler das vielleicht nur seinem Freund so erzählt, um seine Wut anzustacheln, um seinen eigentlichen Konkurrenten loszuwerden. Also das schwebte auch danach noch in der Luft. Das, genau, das könnte halt der Grund sein, warum er erschlagen wurde. Ach so. Das war dann halt auch noch so ein Ansatzpunkt, den ich halt im Hinterkopf hatte. Jedenfalls musste ja irgendwie auch das Artefakt hatte denn ja sozusagen euer dritter Mann und davon wusstet ihr auch wiederum nichts. Dass er so ein Amulett hatte. Die Kette, ja, genau. Naja, zum Schluss dann eher, oder ziemlich zum Ende. Den. Richtig, genau. Dadurch passte dann, genau, ich musste irgendwie ja vom toten Trainingspartner musste er noch irgendwie was bekommen, das musste noch geklärt werden. Genau, und dann war das so halbwegs rund, die Geschichte. Ja, und das Interessante war, dass das quasi innerhalb vom Auswürfeln bis zum Anfang des Abenteuers, ich sag mal, hat nicht mehr als eine Stunde gedauert. Ja. Und dafür, genau, ich habe mich dann ja am nächsten Tag nochmal rangemacht, die Geschichte aufzuschreiben. Dafür ist sie dann doch unheimlich rund geworden, so vom Hintergrund, weil so alles ineinander sich gefügt hat. Ne? Wie zum Beispiel, genau, ich hatte vorher keine Söldner, die oder halt nur den Begriff Söldner im Kopf. So, und jetzt waren Nordmänner, okay, der Anführer der Nordmänner war vom Geist besessen, okay, ja, dann müssen doch irgendwie Nordmänner dahin. Mhm. Genau, und das mit dem Spiegel ist natürlich auch, das hatte ich dann während des Abenteuers, dass die durch den Spiegel gekommen sind, macht ja auch irgendwie Sinn, aber dass sie dann vielleicht vorher da erst reingeraten sind, ist natürlich vielleicht die leichtere Variante. Ja, genau. Und der Hexenschüler dann wiederum hat natürlich dann vielleicht die Macht, die, obwohl, nee, das hat er rausgekriegt, dass er das nicht war. Na gut, kann ja auch das Phantom sonst wie gewesen sein. Ja, also jedenfalls für mich war es doch ein großer Vorteil, dass ich mir die meisten Ergebnisse vorher ausgewürfelt habe und schon mal drüber halt so im Kopf habe kreisen lassen, wie mache ich das denn? Welche Werte kann ich dann nehmen und so weiter, weil ich glaube, wenn du das wirklich alles live vor Ort machst, hast du doch relativ viele Tabellen, die du erstmal lesen musst. Und die Spieler würfeln ja auch, wollen was wissen, müssen was eintragen, kommunizieren mit dir im Prinzip ständig. Und gut, ihr seid noch relativ disziplinierte Spieler. Also, drei Tage später noch was Star Wars gespielt, da hat irgendwie jeder am Tisch so Quatsch, Quatsch. Also da hätte das, glaube ich, ganz schlecht funktioniert. Wir haben ja auch, aber wir sind dann eigentlich immer ziemlich schnell wieder zum Ort des Geschehens zurück. Ja, nee, aber ich meine, gerade bei der Charaktererschaffung, wenn du halt irgendwie selber was machen musst für dich und dann halt. Ach so, ja. Sich keiner, das ist halt nochmal besonders schwierig, sich dann keiner konzentriert. Ja, genau. Also das Vorabwürfeln würde ich schon deutlich empfehlen von allen Ergebnissen, außer denen, wo es halt noch nicht geht. Genau, dann kann man halt gucken, wie fügen sich denn die Teile von dem einen ins andere. Und im Prinzip hatten wir, dass sowohl eure Würfelergebnisse mit eingeflossen sind, eure Personen oder Orte mit eingeflossen sind. Klar, es ist letztlich so, dass wir den einen Weg hatten, sage ich mal, aber es hätte durchaus noch durch verschiedene andere Möglichkeiten gegeben. Klar. Genau, ja, dann gucken wir uns mal an, wie denn die konkrete Handlung war. Mhm. Genau, los ging's, weil wir den Glücksboden hatten, wo ihr alle was reinwerfen wolltet. Genau, deswegen habe ich auf dem Marktplatz angefangen, dachte ich nämlich, das ist auch als erstes Ereignis. Genau, die Münze rein. Letztes hat, Geld. Genau, bei den Geschehnissen vor 3 Wochen, also irgendwie waren die alle auch vor 3 Wochen festgelegt, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls bei dem ausgehöften Ergebnis des ausgerechnet des neuadligen Weisen, der hatte ausgewürfelt, jemand aus seiner Familie wurde vor 3 Wochen ermordet. Er wurde kopfüberhängt an einem Baum gefunden, auf dem Körper waren Zeichen eingeritzt. Mach eine Intelligenzprobe. Ja, genau. Ja, und er hatte ja nicht viel aus seiner Familie, also hat es den Graf dann auch gleich erwischt und er war der neue Erbe, musste sich aber erst in diese Rolle einfinden. Genau, und im Zuge dessen kam natürlich auch, ob er nicht schlicht die Miliz ruft oder nicht, weil er jetzt quasi ja der Ortsvorsteher ist. Ja. Genau, aber das dann habe ich nochmal quasi versucht, 2 Pfade zu deuten. Also der eine, na klar kann er das tun und die wird ihm auch helfen oder wird sich dem auch mit annehmen. Das wäre der eine Pfad gewesen. Der andere ist halt, okay, ich bin noch ganz junger Adliger. Erst vor 6 Jahren bin ich hier noch weise gewesen. Jeder kennt mich sozusagen. Ich muss mich erstmal selber beweisen. Das war dann sozusagen der andere Pfad, den er dann auch gewählt hat, sage ich mal. Jeder möchte ein Held sein. Ja, richtig. Genau, aber grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, hättet ihr die Miliz geholt. Das wären, wie gesagt, 3-4 Leute gewesen. Durch hätten unterstützt. Natürlich wäre bei der Miliz auch ein Kultist dabei gewesen, so dass es da vielleicht auch hätte eine Warnung geben können an andere Kultisten. Jo. Naja, gut, ihr habt euch dann entschieden, dem selber anzunehmen. Genau, jedenfalls war der Graf vor 3 Wochen gestorben und da war dann der Hintergrund im Abenteuer, dass sie ja quasi entweder den Rubin suchten oder halt das von der Hexenmeisterin, von der Hexerin. Und da die Hexe, die wurde schon vor längerem entführt, konnte oder hat da ja, das nichts verraten. Das wusst ihr nicht, genau. Dass der Graf vom Kult ermordet wurde, wusste ihr auch nicht. Aber jedenfalls hatten sie sich dann als nächstes an ihn gewandt, um rauszukriegen, wo denn, ob dieser Rubin irgendwo gefunden wurde. Oder auch, dass der Anhänger der Hexenmeisterin hatte anscheinend auch wenig Erfolg. Ja, außerdem wollten sich natürlich die Wikinger an ihm rächen, weil er ja den Anführer erschlagen hat. Also von daher hat das so auch ganz gut gepasst. Genau, und der Aussätzige hat euch jetzt auf dem Marktplatz nicht angesprochen, sondern quasi einen Zettel zugesteckt. Mhm. Und ja, hätte da sozusagen zu lange gewartet, wäre dann auch wieder verschwunden. So habt ihr gleich versucht, erst mit ihm zu reden, was dann nicht geklappt hat, weil er keine Zunge mehr hatte. Genau, und so ging dann das Zettel hier. Hat er euch das eine oder andere aufgeschrieben, was er von ihm wissen wollte? Immerhin schreiben konnte er. Also das ist, und zwar schon außerhalb des Dorfes. Ja. Ja, immerhin das. Aber so konnte ich es halt noch halbwegs rätselhaft halten. Und man dann sich genau nicht so, also er hat ja auch nur Leute im Wald gehört. Genau, da hast du ja dann schon gleich die falsche Fährte eingebaut. Richtig, Leute aus dem Norden. Genau. Genau, da hättet ihr grundsätzlich so, okay, das könnten die aus Harbury sein, weil das Dorf nördlich liegt, genau, darum habe ich es auch eingezeichnet. Mhm. Genau, bis ihr dann quasi euch gefragt habt, warum weiß er denn, dass es Leute aus dem Norden sind? Und dann, ach so, er hat ihre Sprache gehört und wusste deswegen, dass es Nordmänner sind. Mhm. Ja. Genau, aber da hatten wir, da gab es dann 2 Punkte, entweder halt das Dorf Harbury aus dem Norden oder halt die Nordmänner. Und dann, da waren wir dann, nachdem aber dann der Feststand, dass es Männer aus dem Norden waren, haben wir die andere Spur ja gar nicht mehr aufgenommen. Richtig. Mit Harbury. Man beachte übrigens, wie ich Harbury mir aufgeschrieben habe. Ja, also. Haarigbeere quasi, genau. musste selber drüber lachen, als ich das aufgeschrieben habe. Aber H-E-R-E-B-U-R-Y. Ja, auch, auch sehr gut, ja. Ja, gut, klar. Von den geschriebenen Namen her, ich habe da bei dir noch einiges gesehen, wo ich hier so... Aber gut, geht mir nicht anders, wenn ich irgendwas lautmalerisch quasi aufschreibe. Ja, genau, da ihr schon im Wald wart, habt ihr dann, genau, hat er irgendwie noch gesagt, dass er mehrere Leute gehört hat. Ja, genau, die Spurensuche bei der alten Stelle, die war ja damals vor 3 Wochen erfolglos verlaufen. Das hatten wir schon so dann im Laufe der Geschichte festgelegt. Genau. Sonst wäre das ja schon quasi vor 3 Wochen losgegangen. Und jedenfalls hatte er gesagt, dass er irgendwie Lichter im Wald gesehen hat. Da habt ihr nochmal nachgesucht. Da kam dann halt auch dieser Zaubertrick mit Tieren sprechen nochmal zum Tragen. Ein Fuchs gerufen, der beim Spurensuchen helfen sollte. Also jedenfalls ist es dann gelungen, der Spur zu folgen. Und ich habe dann, glaube ich, nochmal zusätzliche Hindernisse eingebaut, dass sie sich an einem der Handelswege, am Kiesweg wieder verläuft. Genau, seid dann aber trotzdem, oder kam dann erst der Fuchs ins Spiel? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls seid ihr auf die Höhle. Danach kam der Fuchs ins Spiel, weil wir die Spur ja verloren hatten. Und dann ja, kam genau, richtig, der Hexenmeister auf die, oder der Hexenauszubildende auf die Idee, ich kann ja mit Tieren sprechen. Vielleicht können wir da ja. Ja, genau. Also ich hatte so als erste, so als Hinteridee, also sonst wäre es halt einfach zu einfach gewesen, so zack, einen Wurf, wir haben es gefunden. Das wäre jetzt auch. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann bauen wir da auch noch ein Hindernis ein. Genau, dann kam aber die ziemlich gute Idee mit dem Fuchs. Und so seid ihr dann auf jeden Fall auf die Höhle gestoßen, wo sie hin sind. Da ist so ein zweiter Punkt, den man auch vorbereiten sollte, wenn ich weiß, dass es einen Dungeon gibt in dem Abenteuer. Oder wenn ich weiß, dass halt bestimmte Örtlichkeiten, wo das Finale ist, also beim Troll, der da einen Damm baut, weiß man ja auch wohin. Dann würde ich da auf jeden Fall was vorbereiten. Also ich habe da relativ spontan die Battlemap genommen von die Einsteiger-Battlemap von Paizo mit dem hat jetzt auf einer Seite halt einen Dungeon drauf, der halt einmal den Höhlenzugang hat, einmal den Kellerzugang. Das hat natürlich super zu den ganzen Sachen gepasst. Ich hatte vorher noch eine andere, wollte ich eigentlich ausdrucken, bin ich nicht mehr zu gekommen. Die hätte aber auch dann nicht so gut gepasst. Aber jedenfalls ist es nicht unklug, da mal 2-3 Mappen vorzubereiten, die man dann da auch für auch nutzen kann. Man muss natürlich nicht auf einer Battlemap spielen, aber ja, also dadurch, wenn man halt Pathfinder oder D&D 3.5 oder 4 gespielt hat, dann weiß man ja auch, okay, ja, das Wechselfelder. Das zu visualisieren ist schon nicht verkehrt. Ja. Ja, genau, und dann seid ihr schon auf die, durch da reingeschlichen. Also ich, genau, das erste Reinschleichen hatte auch noch keinen Erfolg, genau. Ihr seid dann erstmal nur auf den Abstellraum mit den alten Höhlen und so weiter gestoßen. Wobei dann unser Hexenauszubildender ja wieder geglänzt hat, indem er dann ja eine seinen Vertrauten, den er ja dabei hat. Die stimmt, das, ach genau, der war ja so verbarrikadiert, dass er nur eine erstmal nur einen Spalt offen war und da hat er seine Fledermaus reingeschickt, ganz genau. Wo zum Glück aber gleich nach dem ersten Raum schon in der Original-Battlemap eine Tür war. Und die Fledermaus hat das Abenteuer gelöst. Ja, die Gefahr war da. Ja, sie konnte dann berichten, genau. Dann ist er auch in den ersten Raum gekommen, der dann auch relativ dunkel war, etc. etc. Genau, man überlegt noch, gehen wir nochmal zurück, forschen wir nochmal am Tempel nach, das war, glaube ich, zwischenzeitlich im Gespräch, oder holen wir Leute von der Burg, vom Wachturm, von der örtlichen Miliz. Mhm, genau. Das waren so noch 2 Ideen, aber da habt euch dann doch dafür entschieden, okay, da ist eine Tür, improvisierende Fackel aus dem alten Müll, genau, und dann habt ihr den Dungeon sozusagen nach und nach erkundet, wo dann quasi auch auf den ersten patrouillierenden Söldner, Originalwurf sozusagen, gestoßen seid, nämlich auf einen der Nordmänner, der dort an der Tür Wache gehalten hat. Da wäre es auch schon gleich dann zu einer tragischen Begegnung gekommen. Genau, der hat einen Schlag gemacht und der Charakter wäre fast weg gewesen. Genau, und dann durfte er sein Schicksal als seinen ersten Schicksalspunkt ausgeben. Ja, das hatte an der Stelle schon durchaus ganz gut gepasst, weil die Söldner tatsächlich recht hart sind. Und den. Ja, die waren schon nicht ganz ohne. Ja, mit einem W8 plus 4 Schaden ist halt ein Schlag auch meistens tot. Ja, die, genau, so ein normaler Kultist, okay, der ist jetzt nicht zu hart. Der bringt zum Beispiel 15 Erfahrungspunkte und der Streiter des Kultes 50 Erfahrungspunkte. Wenn man das halt mal in Relation setzt, dann sind das gar nicht so viele, die man nach dem Abenteuer bekommen würde. Da ist man vielleicht bei 200, vielleicht bei 300 Erfahrungspunkten und wenn man sieht, oh, ich brauche 1500, dann wären das gar nicht so viele. Also da sollte man deutlich noch anderweitig EPs vergeben. Wobei mir auffällt, das muss ich auch noch machen. Ich glaube, EPs haben wir gar keine erhalten. Ja, ich weiß, gibt es noch. Ich habe ja auch meinen EP, ich habe meinen Notizzettel mit Aktionen durchaus noch hier liegen. Ist mir wohl schon beim Zusammensuchen der Sachen aufgefallen. Genau, nach dem ersten Streiter kam, glaube ich, schon, seid ihr tatsächlich schon auf das Phantom getroffen? Ja, also, ich glaube, wir haben zwei erschlagen. Erstmal, also der Kampflärm hat ja dann noch einen weiteren angelockt, oder zwei weitere sogar. Die haben wir dann auch noch gleich in dem Zuge erschlagen. Oder unser Krieger vielmehr. Ja. Und dann habe ich mich ja vom Geschehen entfernt, habe dann ja die andere Tür. Ach nee, die wurde aufgebrochen. Ich hatte ja versucht dann. Ach, genau, die Tür. Nee, das war nämlich gleichzeitig. Metalltür. Du hast die Tür aufgebrochen. Genau, und deswegen kam von der einen Seite der zweite Nordmann angestürmt und durch die Tür kam dieser Geist. Genau. Phantom, sage ich mal, wo ich die Werte eines Phantoms genommen habe. Genau, und das im Prinzip einerseits gemeine ist, sondern Phantom ist quasi nicht durch normale Waffen zu ersetzen. zu ersetzen, auszuspielen, ja. Allerdings hatten die Nordmänner zumindest magische Runen in ihrer Hauptwaffe, so dass ihr die Chance hattet, zumindest anfangs einen, beziehungsweise dann gleich zwei zu bewaffnen. Denn das Phantom konnte, nachdem es, glaube ich, einen eisigen Hauch über dich hat gleiten lassen, ja, konnte dann zwar besiegt werden mit der Waffe des Nordmanns, aber kehrte schon kurz darauf wieder. Genau, das war dann schon der Altarraum. Genau, das Rätsel mit den Steinplatten hast du, glaube ich, umgangen. Genau, das hatte ich auch eine fiese Säurefalle im Sinn. Also, es waren keine Schießscharten, sondern da sollte eigentlich Säure reinlaufen, um die Türen zu klappen. Deswegen auch die schweren Türen. Ja, dann war noch eine Aussparung, wo natürlich genau dieser Rubin reingepasst hätte. Das, was die Kultisten, habe ich dann gedacht, ursprünglich gesucht hätten. Dann aber schon wussten, dass er anderweitig entdeckt und wahrscheinlich verkauft wurde. Aber du hast, glaube ich, wie war die Story? Du hast zwar versucht, ihn zu verkaufen, aber keinen gefunden, der so viel Gold hat. So stand es in der Liste, genau. Der wäre also durchaus sehr wertvoll gewesen. Ja. Sehr wertvoll, ja. Genau, das war das, dachte ich, was sie ursprünglich suchten, um quasi das Phantom wieder zum Dämon zu machen. Und zack, war es auch schon drinne. Denn dadurch ist das Phantom dann noch ein zweites Mal aufgetaucht. Ja, bei dem Hinweis, die Einsparung da passt, die Fassung passt perfekt zum Rubin. Das lasse ich ja nicht zweimal sagen. Ja. Ich weiß, du hast so einen Anhalt, wenn du so irgendwelche bösen Ritualräume siehst oder irgendwelche Altäre, dann geht es davon nieder zu knien. Zum Beispiel, ja. Aber okay, ich habe das auch. Ich habe auch schon ein schwarzes Wasser von bei den Rune Lords getrunken, weil ich dachte, das kommt von den Tassiloniern, wie geil ist das denn? Was ist das? Ich habe zwar extra gesagt, ich trinke nur einen so mit dem Finger so ein Tröpfchen raus, aber es war. Man hat ja gleich die ganze Schale angedichtet. Man hat mir gleich die ganze Schale angedichtet und ich durfte noch Jahre später anhören. Mein eigentlicher Plan, an magischer Macht zu gewinnen und sie alle, ist nicht ganz aufgegangen. Ja, das kenne ich. Ja. Ich glaube, danach habt ihr Devonna gefunden, die Hexenmeisterin. Genau. Mir auch ein bisschen berichten konnte. Habt euch denn weiter. Ach, genau. Seid ihr noch in eine natürliche Höhle gekommen mit einem, wo die 5W20 Goldmünzen waren? Genau. Die wurden nämlich ins Wasser geworfen, zu Ehren an den ertrunkenen Gott! in einem kleinen. Tun wir es überall. Einem kleinen Teilchen. Ja, die andere Idee war, fand ich auch sehr nett, dass sie vom Glücksbrunnen, wo die Leute mal Gold und Silbermünzen reinwerfen, durchgespielt wurden hierhin. Ja, das war unsere Idee. Das hätte auch super gepasst, ja. Das war ein Einwurf der Spieler, also das hätte auch gut passen können. Aber dazu, das wäre aquatisch wahrscheinlich schwer zu erklären gewesen. Und da waren jedenfalls noch Spinnen in der Höhle, die aber wiederum der Hexenschüler mit Tiere verstehen doch ganz gut umgehen konnte. Ja, also sie beruhigen konnte. Und der hat sich schon bezahlt gemacht. Ja, das muss man wirklich sagen. Ja, und genau, als letzte Herausforderung kam dann noch der letzte Nordemann und es fand sich dort verhüllt. Ja, genau, du weißt ja gar nicht, dass da ein Spiegel war. Aber du weißt wahrscheinlich die Vorlage, an die ich gedacht habe, die warst nämlich du und der Zauberspiegel. Das ist ja dir, glaube ich, mal bei Lamentation of the Flame Princess passiert. Ja, dass dein Charakter quasi als erstes, er war irgendwie weg. Und natürlich auf der anderen Seite des Spiegels, ja. Richtig. Ja, daran habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich das Portal, dachte ich auch, Spiegel passt gut. Und dann eine Weberei, ah klar, er ist natürlich verhüllt. Jetzt wolltet ihr besonders klug sein, oder ich glaube, du hast damit losgelegt und dir den Hammer des Nordmanns ausgeliehen, auf den Spiegel eingeprügelt. Genau, na, erstmal hieß es ja, dass wir hatten ja da noch, also mit dem Nordmann, mit dem letzten Nordmann zusammen, war ja noch eine Kultistin. Richtig. Die hatten wir dann quasi nochmal ausgequetscht, nachdem wir den Nordmann besiegt hatten, und die hatte das ja von diesem Spiegel entsprechend umschrieben. Und dann nach der Durchsuchenprobe, glaube ich, war ja dieser Spiegel dann auch zu sehen. Genau. Und ich hatte einem der Nordmänner einen magischen Hammer abgenommen. Mhm. Und da ich selbst nicht der, oder da mein Charakter nicht der stärkste Charakter ist, der natürlich zu unserem Möchtegern-Ritter gebeten, da, das ist das Hauptböse hier in diesem, ja. Dadurch kommen die Nordmänner, zerstöre den Spiegel. Was er dann auch tat, zumindest glauben wir das, aber es hatte dann auch eine böse Nachwirkung. Also, im Gegensatz zu dir schaffte er seine Stärkeprobe locker. Ich glaube, hier hatte ich auch noch ein Schwert, so ist er nicht. Und habe ihn dann einen Rettungswurf auf Zauber machen lassen, weil er halt unmittelbar daneben steht. Und natürlich kam das schlechtest mögliche Ergebnis, sonst nämlich eine 1. Und dann, okay, da muss jetzt schon was Besonderes passieren. Und ja, dann wurde er natürlich mit eingesaugt von diesem Feld, was da in sich kollabiert und in die andere Ebene voller zerfallener Ruinen an einem lilanen Himmel. Genau, ich habe nämlich noch an die von DCC gibt es noch Peril on the Purple Planet. Sehr kultiges Abenteuer, wohl, oder kultiges Sandbox, um genau zu sein, gedacht. Ja, jedenfalls ist er an einem idealen Ort, um sein eigenes Reich erobern zu können. Ja, super. Das hat also, auch das hat funktioniert. Genau. Die Würfeltabelle hat die Wahrheit gesprochen. Vermutlich. Moment, dazu dann gesagt, bevor wir den Spiegel zerstört haben, ja, bitte. Waren wir noch auf der. Das kam doch tatsächlich dann etwas danach. Aber wir hatten ja die Kultistin. Weil wir nicht wussten, wohin mit der. Achso, ja, das kommt das noch. Das kam, glaube ich, noch dann davor. Oder dann, also. Danach. Das kam dann. Genau, nach dem Spiegel? Kam Keller, es nach dem Spiegel? Ja, ja, okay. Genau, und dann seid ihr durch die Weberei oben zurück, die ja deiner Mutter gehörte. Stimmt. Spricht das wirklich in der Vergangenheitsform aus? Ja. Habt ihr denn irgendwie. Die oberhalb der Weberei wohnte so. Genau, es war immer noch ganz nett, dass man halt das Klackern der Weberei noch im Dungeon unten gehört hat und dass es mal lauter wurde, deswegen die anderen vielleicht auch schwer zu verstehen waren. Das, was halt auch erklärt hat, warum nicht der ganze Dungeon sofort alarmiert war. Ja, wie auch immer, die hat das gegeben und irgendwie die gefesselte Kultistin da liegen lassen. Das ist natürlich nicht ungefährlich, weil also, egal was sie erzählt hat, es klang wahrscheinlich doch recht unglaubwürdig. Was heißt unglaubwürdig? Aber es, ne, dann lässt man da jemanden und der hat einige Stunden Zeit, auf die Person einzureden. Ich habe da zumindest mal eine Probe gemacht, ob ihr das gelingt, sozusagen die deine gute Mutter einzuwickeln. Und naja, da es ein One-Shot war. Ja, es ist mal wieder bezeichnend. Erst überrede ich einen meiner besten Freunde dazu, den Spiegel zu zerstören. Und er wird eingesogen und war nie wieder gesehen. Ist doch dann, eigentlich aber untypisch für dich, dass es dich nicht ersetzt. Ja, jetzt müssen mal meine unmittelbaren Kreis leiden. Ja, dann überrede ich noch meine eigene Mutter, auf die Gefangene aufzupassen, und die wird danach dann auch noch weggemeuchelt. Schwere Schicksalsschläge für meinen Charakter. Ja, ne, dann ist es uns letzten Endes dann ja gelungen. Dann waren wir auf der Suche, auf der Jagd nach dem Sandrick, den haben wir dann. Hatte ja etwas Zeit gebraucht, um ins Hexenhöfen zu kommen, meine ich. Genau, weil die Wohner ist ja dann nach ihrer Befreiung dann weg, in ihre Hexenhütte zurück. Genau. Da waren wir dann ja noch im Anschluss. Da habt ihr sie abgeholt. Da haben sie wieder abgeholt. Genau. Da war dann auch so, dass der Spieler des Ritters, der jetzt nicht mehr vorhanden war, jetzt die Devone übernehmen durfte. Genau. Ja, und dann ist es uns dann auch gelungen, also dann sind wir zurück zum Dungeon. Dann sind wir aber nicht durch die Weberei wieder zurück, sondern durch den... Ja, beziehungsweise seid nicht zurück, sondern habt davor aufgelauert. Ja, also vom Eingang, genau. Also unmittelbar vom Eingang. Und dann hat ja der Zauberer, der Hexenlehrling, Hexenschüler, dann wieder seine Fledermaus unter anderem losgeschickt und den Wohner ja auch, um Ausschau zu halten nach Sandrick. Ja, war deswegen relativ frühzeitig gewarnt. Genau. Und aus einem Versteck heraus wurden die armen Kultisten mit Schwarm herbeirufen malträtiert, von gleich zwei Personen. Genau. Und der Sandrick schön ins Bein geschossen. Ja, ich glaube, genau. Du hast Sandrick angeschossen und da waren die auch schon ziemlich... Genau, also die haben zwar durchaus nicht ganz ungefährliche Werte, aber das... ja, also die Kultisten waren ja doch schon beeindruckt. Das waren ja dann auch nur irgendwelche Mitläufer. Ja. Die konnte dir dann quasi verjagen durch Einschüchtern sozusagen. Hat die auch mit einer Probe unterstützt. Und der Kultmagier, der zwar zwei Zauber pro Tag sprechen kann, lag schon von Insekten gepiesackt, bluten am Boden, sollte natürlich auch ausgehorcht werden. Genau, weil es galt ja noch, den Ritter zurückzubringen. Leute, der noch die Gelegenheit, ein Zauber mitten in euer Gesicht zu schleudern. Ach, sehr schön auch noch. Er hat natürlich mit falscher Freund versucht, euch aus eurem Versteck zu locken. Ja. Das hätte natürlich, hätte das geklappt, das wäre auch noch sehr schön gewesen, hat aber nicht geklappt. Genau, und dann konnte er mit brennenden Händen euch nochmal was entgegenschleudern, aber der Zauber war dann zu eurem Glück ungefährlicher, als er bei D&D ist. Ja, ich glaube, er hat nur die Raumtemperatur ein bisschen erhöht. Er hat irgendwie 1W3 plus 2 Schadenspunkte gemacht. Ich habe da auch mal 1 gewürfelt. 1W3 plus 2 Schadenspunkte gemacht. Irgendwie waren das dann doch relativ harmlos verpufft. Ja. Ja, dann konnte er noch ausgehorcht werden, etc. Ja, und die potenzielle Wiederkehr des Ritters. Sofern er denn zurückkehren möchte überhaupt. Genau. Wurde dann auf ein weiteres Mal nicht verschoben, aber sozusagen das haben wir offen gelassen, das Ende. Also ja, der Reiz in dem System liegt, glaube ich, schon daran, das als One-Shot zu spielen, oder ein Reiz darin. Definitiv. Definitiv. Also Kampagnen kann ich mir jetzt so erstmal nach dem One-Shot, nach dem Mechanismus da nicht vorstellen. Mag es natürlich dann vielleicht auch Ideen für geben, für dann extra Band oder so. Ja, gibt es auch, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Ich meine, ganz regulär kann man natürlich jetzt jedes Labyrinth-Lord-Abenteuer nehmen. Wie Moritz schreibt, ist das zu 99,973% kompatibel. Ich würde nur auf 97% gehen. So ein paar Sachen sind doch unterschiedlich. Aber ja, genau, man kann auch jedes beliebige andere Abenteuer damit durchspielen. Aber das, was den Reiz des Spiels ausmacht, ist natürlich einmal das ausgewürfelte Abenteuer, das Improvisieren daran, die ausgewürfelten Charaktere, das Erschaffen des Dorfes, das sind die Gimmicks. Und das fällt halt beim zweiten Mal und bei solch regulären Abenteuern dann weg. Fällt weg, richtig. Ja, das hat mich auch ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Also zum einen ist ja es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man geht da ganz unvorbereitet halt ran und macht das quasi alles vor Ort. Dann ist natürlich der Improvisationsaufwand ganz extrem. Selbst mit Vorbereitung bleibt ja dann immer noch wenn man dann noch seine Charaktere dann noch auswürfelt, Da muss der Spielleiter entsprechend auch gleich sofort reagieren und gucken, wie kann ich das jetzt das Ergebnis da einweben. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Ja. Da ist ja auch die Gefahr relativ groß, dass das dann vielleicht nicht ineinander greift oder später, dass es dann halt irgendwie auseinanderfasert oder nicht logisch, keinen logischen Schluss gibt. Ja, aber also ich war, wie gesagt, auch davon beeindruckt, dass es sich halt, die Charaktere haben sich gut ineinander gefügt. Das habe ich allerdings auch schon mal Probewürfeln gemerkt. Ich habe insgesamt ich wollte eigentlich nur einen einzelnen Charakter würfeln, das hat aber so viel Spaß gemacht, dass ich gleich gesagt habe, wir machen doch noch einen zweiten und einen dritten. Und ganz wichtig fand ich, es entfällt ja der Punkt, wie lernen sich die Charaktere kennen. Ja. Das fällt ja im Prinzip komplett weg, weil die Charaktere ja automatisch schon was miteinander zu tun haben, gegebenenfalls sogar noch enger verflochten sind, wie zum Beispiel, wenn man jetzt das gleiche Würfelergebnis hat bei Wie war deine Kindheit, mit deinem Tavernenbeispiel vorhin, dann sind es halt Geschwister zum Beispiel. Ja, bei den anderen zum Beispiel hatten irgendwie was mit Wald zu tun, das hatte auch super gepasst. Das war der eine Ansatzpunkt und hatten die noch irgendwie alle, der eine hatte vom Schmied eine Waffe gekriegt, der andere war der Sohn des Schmieds und der dritte hat gern beim Schmied geholfen. Mhm. Also das hat sich auch ganz von alleine gegeben, dass jeder irgendwas mit dem Schmied zu tun hatte zum Beispiel. Ja. So ergibt sich eigentlich immer was natürlich auch manche kritisieren oder sagen, hier müsste mehr Variation drin sein. Aber wenn mehr Variation drin ist, ist ja auch unwahrscheinlicher, dass halt sich die Ergebnisse doppeln oder ähneln. Wie gesagt, der Schmied ist zum Beispiel in verschiedenen Tabellen drin, aber dass der dann auch mehrmals vorkommt, wenn es mehr Ergebnisse gibt, wird es natürlich umso unwahrscheinlicher. Ja. Ist vielleicht auch unlogischer, weil je mehr Variation, desto größer muss im Prinzip auch das Startgebiet sein. Weil quasi, wenn man jetzt ein kleines Dorf hat. Ja, die meinen schon, also Variationen mit, was weiß ich, du kannst ja noch, jetzt sind Fischer, Schmied und das, und dann kannst du ja noch drei andere Berufe. Ja, es ist richtig, aber da wir ja quasi im kleinen Dorf anfangen, es ist ja unwahrscheinlich, dass. Dass es da noch irgendwie ein Bordell gibt oder was weiß ich, dass man da irgendwie was mit einleben kann. Ja, das stimmt. Das würde natürlich dann exponentiell anwachsen, ja auch dann, das Dorf vielleicht angeht. Genau, also was es halt noch als Zusatzprodukt gibt, ist Further Afield, heißt das. Oder Further Afield. Und in der im Verlaufe von dem Link wird halt erschaffen die Spieler quasi gemeinsam eine Sandbox. Genau, wie gut oder schlecht das ist, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Es wird auch auf Deutsch übersetzt von System Matters. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch was machen und spielen. Mhm. Neugierig wäre ich auf jeden Fall. Ja, genau. Es gibt auch noch mit wie heißt das? Old and Other Heroes oder Old and Young Heroes gibt es so ein Prinzip für Pay What You Want, ein Helden-Mappen-Pack mit rund 20 bis 30 verschiedene neuen Playbooks. Da sind auch zwei, drei Zwerge, ein paar Elfen drin und so weiter. Das Problem dabei ist aber, dass die natürlich dann keine gemeinsame Kindheit zum Beispiel mehr hatten. Mhm. Und da ist dann zum Beispiel irgendwie so die Frage, was war im großen Krieg oder so ähnlich. Das heißt, es sind halt schwieriger, die gemeinsamen Anknüpfungspunkte zu finden. Ja, das finde ich hier schon Das ist schon cool gemacht. Gelöst, also ich glaube, da fände ich es cooler, wenn ich neue Playbooks so hätte, die so ähnlich sind und dann zum Beispiel statt im Dorf, zum Beispiel auf einer Burg. Zum Beispiel, ja genau. Hm. Mir auch. Ja, bloß mit einem Orten an einer Burg, da habe ich mir auch überlegt, wie man das so macht. Also ob man dann sozusagen die Charaktere, okay, wir haben jetzt einen Wassergraben oder nee, wir haben drei Tore. Oder würde auch beides gehen, aber also quasi, dass die dadurch entscheiden, durch ihre Entscheidung, ob es eine Höhenburg ist, ob die eine Prinzessin irgendwo gefangen ist oder ob es dann drunter. Hugendrache. Naja, ich meine, auf einer Burg zeigt nicht so viele Orte, ne? Das ist halt, wie man das denn macht, das Einbauen der Orte. Ja, naja, also da kann man, glaube ich, noch viele tolle Sachen machen. Ja, insgesamt sind ja auch vier Abenteuer beiliegend, zwei stammen, glaube ich, aus dem Original und zwei wurden dazu geschrieben. Ich glaube, also mir persönlich hat das hier am besten gefallen, so vom Vorablesen, und es hat sich dann wirklich so gefügt, wie ich es erhofft hatte, dass sich das halbwegs fügt. Sogar deutlich besser, als ich es erhofft hatte eigentlich. weil der Input da reinkam, doch meine Lücken, die ich vorher hatte oder die ich bewusst offen gelassen habe, auch gut gefüllt hat. Mhm. Und ja, was eine Kritik ist, die ich auch nachvollziehen kann, ist halt, wenn man wirklich alles spontan macht, dass man natürlich häufig bei den einfachsten Antworten bleibt. Ja, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Deswegen ich auch immer dazu neigen würde, das, was man schon mal auswürfeln kann, ruhig eine Woche vorher zu machen, um zu sehen, okay, so, und dann hat man das, ist mit einem etwas ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, dann hat man dann doch mal die Idee, okay, wenn ich das so füge, dann passt das ja. Ja, klar. Zusammen. Also man kann ja auch, was ich an einem Tag man selbst das Abenteuer auswürfeln, dann trifft man sich, würfelt mit den anderen die Charaktere aus, fügt das nochmal für sich nochmal so ein bisschen ein und dann. Dann ist der Aufwand aber schon wieder hoch, ne? Ja, klar. Aber es gibt ja die Möglichkeiten, gibt es ja. Also das ist. Ja, aber ich sag mal, dann ist das Erlebnis deutlich nicht so rund, wenn ich jetzt sozusagen mich einmal Samstag hier treffe zum Charakter auswürfeln und dann nochmal irgendwie in der Woche spielen, ne? Dann ist das noch eine schwere Arbeitswoche, man hat eh keine Zeit, sich irgendwas zu überlegen. Ja, ich glaube, da sollte man schon den Reiz des Improvisierens spontan benutzen, weil man braucht es sowieso. Man will denn ja auch nichts Railroadiges spielen, sage ich mal. Ja, das macht ja auch den Reiz aus, davon mal jetzt abgesehen. Ja, dafür genau. Gibt es das ja. Nö, da würde ich sagen, einen Teil davon vorbereiten, sich schon mal Gedanken machen, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist ein guter Weg. Und ja, dann beim Rest halt das dann wirklich da rein improvisieren. Das sollte schon ganz gut sein. Ja. Genau. Was ich noch als Hilfsmittel ganz nett rausgesucht habe. Ich hatte hier natürlich währenddessen noch meine Notizen, was ich so mitgeschrieben habe. Genau, hier zum Beispiel bei dir ist es große Rubinen in Eisenkiste, ne? Weil ich so, okay, müssen wir verarbeiten. Mhm. Oder hier bei Osmond, unserem Hexenmeister, die Hexenhütte, Hexe weg und der weitere Schüler ist Cendric. Da muss man sich halt immer so Notizen machen, wenn interessante Würfelergebnisse kommen. Bei Firmen, unserem Adligen, habe ich noch ein bisschen mehr schreiben können. Jedenfalls habe ich dann am Dienstag drauf, hatte ich für Star Wars was vorbereitet und im Zuge dessen ist mir noch eine sehr coole Tabelle aus dem Pathfinder Spielleiterhandbuch begegnet. Das Buch braucht man nicht unbedingt als Spieler dafür, Pathfinder, aber wenn man es hat, sind da tatsächlich ein paar nützliche W100-Tabellen drin, wie zum Beispiel die W100-Tabelle mit NSC-Persönlichkeitseigenschaften, die dann halt so einen Tick haben. Wie, was weiß ich, zählt gerne Dinge. Oder macht Trolle für jedes Problem in seinem Leben verantwortlich. Oder macht Tiergeräusche, wenn er sich bedroht fühlt oder aufgeregt ist. Also kleine Ticks, die auch häufiger mal durchaus vorkommen. Also die man häufiger ins Spielgeschehen auch einbringen kann. Ja. Hatte ich einfach mal für jeden NSC, ich hatte immer eine Sache ausgewürfelt. Jetzt, wie gesagt, für Star Wars. Genau, ja, das mit dem Troll habe ich dann halt natürlich auf eine andere Rasse übertragen. Oder sonst konnte man das wunderbar auch für andere Sachen nehmen. Und theoretisch gibt es ja noch mehr Tabellen mit NSC-Hintergründen. Was weiß ich hier, Militär, Veteran, Süchtiger auf Entzug, als Mensch wiedergeborenes Monster, Stab kam, wurde ich Magie zurück. Muss man nicht für jeden NSC machen, aber halt für seine 2-3 NSCs ist das schon mal ganz nützlich. Ne? Oder NSC-Ziele haben wir auch nochmal. Ja gut, das sind immer nur mit 50 Ergebnissen, die Tabellen. Aber will ein Glücksspiel lernen, ein vermisstes Kind finden, einen Rivalen bloßstellen. Also um schnell so ein NSC von der Tabelle ein bisschen zu individualisieren, gar nicht schlecht. Da würde ich halt immer einmal Persönlichkeitseigenschaften würfeln und dann noch, haben wir noch eine W100-Tabelle mit körperlichen Merkmalen. Schon hast du einen recht individuellen NSC, ne? Und bei den Besonderen kann man noch auf Ziele und Hintergründe würfeln, zack, fertig hast du schnell einen NSC. Das fand ich ganz gut. Das sind insgesamt 3 Seiten, die werde ich mir persönlich mal kopieren und bei mir und Simone mit reinlegen. Jawohl, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, dürfen wir uns verabschieden. Ja. Zu demnächst einer weiteren Runde Beyond the Wall vielleicht. Ja, sehr gerne. Hat ja auch Spaß gemacht. Also. Vielleicht auch ein anderes Rollenspiel. Auch zum Kennenlernen generell finde ich das gar nicht so schlecht geeignet. Also jetzt insbesondere für Spieler, für werdende Spieler. Spielleiter vielleicht nicht so, weil der Improvisationsaufwand noch ziemlich hoch ist, aber... Ja, also ich glaube, für Spielleiter wäre das Also es ist, glaube ich, etwas für erfahrene Spielleiter. Genau. Wenn sich aber einer findet und die Spieler wollen das Rollenspiel kennen, dann ist das, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Sache. Wobei man als Spieler das, denke ich, dann auch ein, zwei Mal schon gespielt haben sollte, um sich der Sache, sich dem Spielprinzip sozusagen sicher zu sein. Also ja, nicht unbedingt die Regeln zu kennen, aber zum Beispiel um zu wissen, okay, so kann ich das Abenteuer ausgestalten oder so. Also das wäre quasi der Worst Case, dass ich sozusagen jemanden, der zum ersten Mal spielt und dann irgendwie geht das Abenteuer auch noch, ist unrund und schief, weil es irgendwie, weil ich die Würfelergebnisse nicht zusammenkriege. Sozusagen nicht das, zusammen. Nee, das passt richtig. Aber zumindest um Leute vielleicht mal zum Rollenspiel zu bewegen, weil die Charaktererschaffung ist ja einigermaßen flott. Ja. Man muss sich da jetzt auch nichts groß selber ausdenken. Das wird alles ja entsprechend erwürfelt. Also ich denke, dass da kann man. Genau, grundsätzlich kann man natürlich auch für quasi die Charakterpfade so nehmen und dann beliebige andere Sachen mitspielen. Ja. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man dann damit die Charakterschaffung so macht, dann aber ein festes Abenteuer spielt. Genau. Ja. Also ich persönlich bin auch stark am Überlegen, ob sich das nicht mal zum Beispiel für Dungeon Slayer so ein passt auch super, gibt auch nur drei Charakterklassen. Ja. Und für zum Beispiel einer Flug übers Greifenlist, das Game of Slay Abenteuer. Ja. Slay of Thrones heißt es. Game of Slay ist aber auch gut. ja, da gibt es ja leider nur das erste Abenteuer und das Zwischenabenteuer 1.5. Leider hat die Person dann nicht weitergemacht, weil das sind echt tolle Abenteuer geworden. Hätte ich sehr, sehr gern mehr von gesehen. Aber jedenfalls da würde so eine Charaktererschaffung kommen, was ja auch mal ein eigenes ausdenken muss, was einen mit einer Person aus dem Abenteuer quasi verbindet oder warum der auf einen aufmerksam geworden ist. Genau das, dafür wäre so eine Tabelle super geeignet. Und das habe ich dann auch schon mir immer vorher überlegt, auch eine Tabelle gemacht. Aber im Prinzip könnte man die ganze Charaktererschaffung dann so machen. Ja. Was hast du denn? Das ist ja auch ein regional begrenztes Gebiet mit dem Dreintal ist das, glaube ich. Ja. Und es im Prinzip spielt an ein Dorf mit einer Burg. Das kann man im Prinzip genauso aufbauen. Und dann fängst du an mit Dungeon Slayers mit den drei Attribute auf 4 und die Eigenschaftswerte auf 0. Und dann musst du nur überlegen, wie da die Verteilung sein muss. Das geht, glaube ich, sehr gut. Aber steckt natürlich dann Arbeit drin. Aber wäre ich schon wieder heiß drauf. Das ist ja. So einfach ist das machbar. Jawohl. Gut, ja, dann jetzt aber trotzdem bis zur nächsten Episode. Bis dann, tschüss. Auf Wiederhören. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.